Professor Risa Asghari. Das Risa, das haben wir schon mal vor 30, 40 Jahren gehört. Der Schah hieß doch auch Risa Pahlavi. Ist das ein gebräuchlicher Vorname oder sind Sie ein Königskind? Nee, leider kein Königskind, aber in der Tat, der Name Risa hat in Berlin eine Assoziation. Und das ist ein persischer Name. 2. Juni, ja. Aber es ist ein normaler persischer Name, es ist nichts Königliches. Nein, ein relativ verbreiteter Name, ja. Bevor ich was sage, was Sie genau machen, Sie haben einen bewegten Lebenslauf. Vielleicht, wenn Sie so kurz skizzieren, wenn jemand Professor ist für Entrepreneurship und immer nur trocken so die Lehrbücher wiedergibt, dann denkt man, naja, aber in Ihrem Fall hat Existenzgründung etwas ganz Reales gehabt von neuer Existenzgründung. Vielleicht, wenn Sie so ein paar Stichworte sagen, wie Sie von Persien zu uns gekommen sind. Ja, gerne. Das ist zum ersten Mal übrigens, dass ich das so öffentlich darüber spreche. Aber es ist so, dass in der Tat der Name Risa hat mit Risa Pahlavi zu tun, indem dass ich als junger Mensch gegen ihn mitgewirkt hatte. Und als junger Mensch war ich voll begeistert von der Revolution und habe ja vielleicht die besten Jahre meiner Jugend dafür verbracht, die Marionette des Imperialismus sozusagen zu bekämpfen und aus dem Lande zu verjagen. Und danach war ich Student, ich habe aber überhaupt nicht studiert. Ich habe in einem, da muss ich zugeben, in einer linken Organisation sehr aktiv mitgewirkt. Ich habe den Jugendverband, diese Organisation in meiner alten Heimatstadt aufgebaut. Februar 1979 angefangen mit 3 Kumpels und kurz vor meiner Verhaftung, 3 Jahre später, hatten wir 1000 Mitglieder. Man hat sie nicht ohne Grund verhaftet. Also, es war jedenfalls effizient. Sie haben eine gute Organisation aufgebaut. Das ist richtig. Um es mal unternehmerisch zu sehen. Das ist richtig. Allerdings, es war schmerzhaft, später in der Haft zu sehen, dass junge Menschen, die ich angeworben hatte, mit mir dann dieses Schicksal teilen müssen. Auf jeden Fall, als ich freikam, knapp 3 Jahre später, habe ich beschlossen, das Land zu verlassen. Und dazu kam, dass ich leider nicht offiziell das Land verlassen durfte. Und damals lief der Krieg mit dem Irak. Dann musste man erstmal Wehrdienst ablegen, um einen Reisepass zu bekommen. Und Wehrdienst war noch gefährlicher, als in Haft zu sitzen. Und da musste ich meine Flucht organisieren und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich hatte kein Geld und das ist eine sehr spannende Geschichte. Aber Wir ahnen es. Aber Berlin war meine erste Station übrigens damals über Schönefelder Flughafen und Alexander. Platz und diese berühmte grüne Grenze bin ich nach West-Berlin gekommen und zum ersten Mal mit Schmerz musste ich feststellen, dass der kapitalistische Berlin viel schöner aussieht als das sozialistische Berlin und ich konnte nicht in Ost-Berlin verstehen, diese Fahrzeuge, woher die kommen, aus dem Mars oder aus, ich kam aus einem Entwicklungsland und die Fahrzeuge, die im Iran hergestellt wurden damals, waren viel besser als die Fahrzeuge in des fortschrittlichsten Land der sozialistischen Welt. Aber gut, und dann habe ich in Deutschland angefangen, sozusagen alles von Null auf aufzubauen. Und heute habe ich die Freude, hier bei Ihnen zu sein. Also ich wollte damit sagen, Sie verstehen etwas von Gründung im wahrsten Sinne des Wortes, mussten sich einen völlig neuen Lebensmittelpunkt suchen. Ja. Sind jetzt Professor für Entrepreneurship an einer berühmten TU Braunschweig, die hoch angesehen ist, Karlsruhe und Braunschweig, glaube ich, die beiden bekanntesten so technischen Hochschulen. Und Sie haben ein Institut für Entrepreneurship. Wir sind Kollegen, jetzt tauschen wir mal aus. Wie würden Sie Entrepreneurship angehen? Wir wissen beide, in Deutschland der Standard ist, Ideen, heißt es so, Ideen gibt es viele, Idee ist nicht sehr viel wertvoll, die Gründer müssen eine BWL-Ausbildung kriegen. Also Beratung zum Gründer heißt ab in die BWL, BWL für Gründer. Wie halten Sie es? Ja, ich teile diese Auffassung nicht. Ich habe lange genug auch selbst Betriebswirtschaftslehre gelehrt und ich weiß, dass dieses Handwerk auch nützlich ist und wir auch immer die Methoden der Betriebswirtschaftslehre einsetzen müssen, um unser Unternehmen effektiv zu organisieren. Aber in den Business Schools werden nicht automatisch Entrepreneure ausgebildet. Entrepreneurship hat mit dem Geist zu tun, mit der Innovation zu tun, hat auch mit der Leidenschaft und mit der Kunst zu tun. Und das kann man nicht leider mit Buchführung erzeugen, mit Controlling-Instrumenten. Und das ist eine Illusion zu denken, dass wer einen Businessplan schreiben kann, ist automatisch ein Gründer. Wir müssen, und die ganze Businessplan-Wettbewerbe, ist gut, dass man ein Bewusstsein schafft, aber mit einem perfekten Businessplan, den es eigentlich auch nicht gibt, weil das Unternehmen ein lebendiges System ist, werden wir nicht die Entrepreneure ausbilden, die wir brauchen. Wir brauchen dafür andere Methoden, zum Beispiel diese Laborhierautaren. Die BWL ist ja eigentlich auch entstanden zur Bewältigung von Komplexität. Also das BWL ist aus dem Wachstum der Großunternehmen nach der Gründerzeit, diese großen Stahlunternehmen, Konzerne, die alles von der Kohle bis zum fertigen Produkt hergestellt haben, enorme Komplexität. Und die BWL war der Versuch, praktisch die Management Science, diese Komplexität zu bewältigen. Nun haben wir ja bei Gründern, Gott sei Dank oder hoffentlich, wenig Komplexität. Es ist ja auch gar nicht so der Inhalt der BWL gewesen für Gründer, außer dass man im Umkehrschluss sagt, naja, das ist doch nicht falsch, wenn die was von Buchhaltung verstehen und so, also machen wir mal das Fach auch für Gründer. Also so erkläre ich mir, wie das entstanden ist. Aber eigentlich kommt es doch darauf an, dass man ein gutes Konzept hat. Aber wie würden Sie das sehen? Ich denke, dass Entrepreneurship, wie unsere Vordenker Schumpeter meinte, primär in den Köpfen entsteht und sicherlich im industriellen Zeitalter, wo die großen Industriebetriebe entstanden sind, erforderlich war, dass man die Organisation solcher Produktionsstätte effektiv vornimmt. Und dafür war erforderlich, dass Funktionsbereiche solche Unternehmen auch logisch und produktiv organisiert werden. Und aus dieser Entwicklung heraus sind unterschiedliche Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre entstanden, die alle gut sind und ihre Berechtigung haben. Nur es ist so, dass man, um neues Unternehmen zu gründen, viel mehr braucht. Und es ist sicherlich gut, um solche Werkzeuge zu kennen oder zu benutzen. Aber viel wichtiger ist, diesen Blick zu haben, um zu erkennen, was wird wirklich am Markt nachgefragt? Welches Bedürfnis kann durch welches Produkt, welche Leistung am besten befriedigt werden? Und ich als Entrepreneur, welchen Part in diesem gesamten Konzert übernehmen kann? Der Entrepreneur ist Künstler, Entrepreneur ist jemand, das Neues schafft und diese zerstörerische Kreativität voranbringt. Kein Geld der Welt kann die Menschen dazu bringen, Tag und Nacht für eine Idee zu kämpfen. Auch wenn man 2 oder 5 Millionen hat, Irgendwann relativiert sich natürlich, wenn man Existenzängste hat und man für das Geld, über das kleine Geld kämpft, ist vielleicht das Geld die ursprüngliche Motivation. Aber Entrepreneurship wird dann interessant, wenn man es zum Lebensinhalt macht. Nicht? Und man damit sozusagen diese gestalterische Form des Lebens annimmt. Klingt mehr nach Kunst und Kreativität als nach BWL. Auf jeden Fall. Sie haben ja selber auch ein Unternehmen gegründet. Ich habe so verstanden, es geht vor allem so um E-Government, also um effizient machen von Verwaltung für Bürgermeister, Regionalverbände. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen über Ihr eigenes Unternehmen. Ja, sehr gern. Ich habe ein Defizit im deutschen Staat sozusagen erkannt. Ein Defizit, es gibt viele Defizite, aber ein grundlegendes Defizit des deutschen Staates ist, dass dieser Staat preußisch altmodisch, altbacken organisiert ist. Und ein Staatswesen, das im Kern aus dem 19. Jahrhundert stammt und seine Strukturen, die Bedürfnisse und Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr entsprechen. Wir leben in der Informations- und Wissensgesellschaft, eine Gesellschaftsform, die immer mehr selbstorganisatorisch laufen wird, und dazu gehört natürlich Entrepreneurship. Und dann ist die Frage, ob wir noch diese Übrigkeit brauchen und ob der Staat immer von oben für uns Bescheide ausstellt. Oder wir den Staat sozusagen als Dienstleistungsorganisation betrachten, die wir finanzieren und für uns Dienstleistungen erbringt. Und wenn wir so denken, dann sagen wir, hey, da kommt ja 10 Gemeinden zusammen und ihr seid eine Dienstleistungsorganisation. Ihr sollt mein Sperrmüll organisieren, mein Abfall entsorgen und so weiter. Und wir machen das auch papierlos, damit es effizienter geht, schneller geht. Und wir brauchen nicht so ein großen Haufen von Mitarbeitern in einzelnen Kommunen, und mit wenig Mitteln können wir unheimlich viel für die Bürger tun. Und mit diesem kleinen Unternehmen habe ich erstmal versucht, ein paar kluge Köpfe aus der Kommunalpolitik zu gewinnen, 2, 3 Bürgermeister, nicht leider von Großstädten, aber von Samtgemeinden. Und mit denen versuche ich eine E-Community zu organisieren von unten. Ich habe viele Gespräche gehabt mit Ministerialbeamten, aber ich sehe, dass man solche Beamten nicht als Vorbild für die Innovation nehmen kann. Und wir müssen die Innovation von unten organisieren. Und das macht mein Unternehmen. Das ist ein bisschen Web 2.0, stelle ich mir vor. Da ist dann Partizipation, die User entscheiden, ob dieser Angestellte gut leistet oder nicht. Und ein Beispiel, um ein Kind im Kindergarten anzumelden, sind ca. 30 Arbeitsprozesse erforderlich. Die Eltern bekommen einen Haufen von Papieren. Da müssen die ausfüllen, irgendwelche Vorschriften, die man zur Kenntnis nehmen muss. Man muss Formulare ausfüllen und in die Gemeinde schicken. Die gucken das und stellen fest, dass bestimmte Felder nicht richtig ausgefüllt sind. Dann machen die mit Textmarker irgendwelche Aktionen darauf und kommen zurück. Dann füllen sie das richtig aus, geht rein in die Gemeinde. Eine fleißige Mitarbeiterin sitzt und berechnet die Höhe der Kindergartengebühren und stellt einen Bescheid über diesen Kindergartenanmeldungen und unterschreibt rechnerisch richtig. Inzwischen ist eine Mappe entstanden, eine Akte. Diese Akte geht an die Vorgesetzte. Vorgesetzte guckt darauf und unterschreibt sachlich richtig. Dann geht die Mappe weiter an Amtsleiter, und Amtsleiter unterschreibt Kasse anordnen. Und dann geht diese Kasse an Kassenleiter und Kassenleiter belastet das Konto der Eltern und dann geht den Bescheid an die Eltern. Also unsere Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes bringen solche kreative Aktionen hervor und dadurch entstehen enorme Kosten. Und ich habe in einer Samtgemeinde, Schladen, Syring, in Kinsia, wir haben dort den Prozess völlig umgestellt. Die Eltern buchen den Kindergartenplatz direkt im Internet. Das System berechnet die Höhe der Kindergartengebühren und dann Amtsleiter per Mausklick bewirkt die Belastung des Kontos und die Eltern bekommen den Bescheid als PDF-Datei per E-Mail. Okay? Der Prozess wird beschleunigt, ganz wenig Ressourcen werden in Anspruch genommen und die Eltern bekommen einen besseren Service. Also das ist das Modell, das ich mir vorstelle und versuche mit meinem Unternehmen zu realisieren. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Du müsstest ja eigentlich Schule machen. Wir haben die Gelegenheit, Herrn Syring hier zu haben, der den Innovationscampus leitet und vor allem Vorstandsmitglied der Wolfsburg AG ist. Weil das ja so schön ist, dass Sie zusammenarbeiten. Vielleicht kommen Sie einen Moment nach vorne und sagen ein bisschen, was man da eigentlich tun kann. Innovationscampus, was war denn die Idee des Innovationscampus? Sie haben ja in Wolfsburg doch eine interessante regionale Entwicklung. Sie haben, wenn ich es richtig sehe, mehr als 1,5 Millionen Touristen, obwohl das eine Gegend ist, die niemandem einfällt, erstmal für Tourismus. Wir haben den Innovationscampus, wir haben eine ganze Menge aufgebaut und das bei einer Industrie, die ja mehr so zu den alten Industrien zählt, wie Automobilbau oder demnächst zu den alten Industrien. Wie ist das alles entstanden? Plötzlich ein Innovationscampus. Ja, erstmal freue ich mich überhaupt, dass ich hier bin. Also, aus dem Vorgarten von Berlin, ja. Ne, von Wolfsburg, sozusagen von Hauptstadt zu Hauptstadt. Ich komme aus der Hauptstadt von Volkswagen. Bin jetzt hier in der deutschen Hauptstadt angekommen. Geht ruckzuck, fast so lange, wie man innerhalb einer Stadt braucht, um von A nach B zu kommen, wirklich toll angebunden. Freue mich auch, dass ich sogar Gesichter aus Wolfsburg und aus der Region hier sehe. Fährt man mal nach Berlin und halb Wolfsburg ist hier. Aber um die Frage zu beantworten, Innovationscampus, der Name verrät schon eine ganze Menge. Der Campusgedanke hat uns sehr angeleitet, von Lateinisch das Feld. Man schafft, wenn man so will, einen räumlichen Rahmen, einen Bezugspunkt, wo man sich treffen kann, wo Austausch ist, wo Begegnung ist, das ist das eine. Und wir wollten es so tun, dass sich dort eben Menschen begegnen können, treffen können, die ihre Ideen austauschen. Aus diesem Austausch der Menschen miteinander, den Gedanken, den Ideen, entstehen neue Ideen. Aus Ideen können, wenn man ein bisschen hilft, ein bisschen unterstützt oder auch tolle Techniken wie Mindmapping benutzt, dann können aus Ideen auch gut Geschäftsmodelle entstehen. Geschäftsmodelle brauchen ein bisschen Schmierstoff, dazu gehört gelegentlich auch Kapital, muss man mal schauen. Es gibt Geschäftsmodelle, die kommen mit relativ wenig Finanzkapital aus, die brauchen mehr geistiges Kapital. Umgekehrt gibt es auch Beispiele. War der Kerngedanke des Innovationscampus. Und unser Auftrag ist eben eher der Auftrag, durch ganz viele erfolgreiche Geschichten, die wir mit unterstützen, begleiten können, irgendwo in der Langzeitperspektive einen sichtbaren Beitrag zu leisten, auch zur Entwicklung einer gesamten Region. Also hat doch Volkswagen relativ weitsichtig und selbstkritisch, wenn ich das so mal interpretiere, gesagt, der Automobilbau ist nicht von ewiger Dauer, da haben wir Standortprobleme, vielleicht wird woanders später mehr gebaut. Wir brauchen Neues, wir müssen diese Monokultur ein Stück weit ergänzen und da kam die Idee, Entrepreneurship nach Wolfsburg zu holen. Der Innovationscampus ist doch im Kern die Idee von Entrepreneurship, kann man sagen. Organisiertes Entrepreneurship. Würden Sie es so sehen? So sehe ich es heute. Ich gestehe auch, dass wir selbst durch eine Entwicklungsgeschichte gegangen sind. Wir waren auch von Anfang an nicht ganz so schlau in diesen Dingen wie heute, haben viel gelernt, waren sehr euphorisch. Das Ganze fing ja 1999 an, gerade eine größere Strukturkrise relativ erfolgreich absolviert und alle waren sich einig, bloß nicht nochmal. Wenn bei uns in der Region Volkswagen konjunkturelle oder strukturelle Krisenanzeichen hat, dann stehen sofort 10.000 von Beschäftigungsverhältnissen stehen zur Disposition. So war es damals auch. Das haben wir nochmal durch innovative Beschäftigungsmodelle wieder hingekriegt. Aber langfristig war klar, da muss man anders rangehen. Und deswegen herrscht eine große Einigkeit über alle gesellschaftlichen Kräfte, über alle Parteien, über Management, Betriebsrat, Kirchen, Gewerkschaften. Keiner wollte da nicht mitmachen, mal zu überlegen, was kann man da tun. Und dann haben wir eben diesen Innovationscampus erfunden. Wir haben ein Unternehmen dazu erfunden, die Wolfsburg AG. Wir haben uns auch anleiten lassen von so ein paar Gedanken, die Sie auch beschäftigt haben, Herr Asghari. Wir haben auch gedacht, wenn du das rein öffentlich organisierst, das wird vielleicht nicht ganz so toll. Umgekehrt haben wir auch einen gewissen Verdacht gehabt, wenn man es rein privat organisiert, ist ja auch nicht alles so schön. Wissen wir ja auch, also machst du das privat und öffentlich in fairer, partnerschaftlicher, arbeitsteiliger Art und Weise. Darum ist die Wolfsburg AG eine 50-prozentige Beteiligung von Volkswagen und der Stadt Wolfsburg, hat jetzt mittlerweile auch einen Regionalauftrag. Und dann haben wir eben schnell gelernt, dass Entrepreneurship ein gutes Konzept ist. Da muss ich auch Dank in Ihre Richtung sprechen. Sie haben da sicherlich auch den richtigen Bacillus in der Region eingepflanzt. Und ich dachte damals übrigens bei einer unserer Veranstaltungen, der junge Mann, der gehört zu Ihnen, zur Kernausstattung, dass er einfach mal so dabei war und ein bisschen Mindmapping im Hintergrund gemacht hat, kam mir gar nicht so vor. Jedenfalls hat er das sehr gut gemacht und ich hätte mir gewünscht, dass wir da 3 Tagen haben wir wieder einen kleinen Kreativprozess gehabt, haben wir überlegt, wie wir diesen Entrepreneurship-Gedanken auf die gesamte Region übertragen können, wirklich als ganzheitliches Konzept, als Massenbewegung, als Volksentrepreneur-Ansatz, wenn man so will. Und da haben wir dann auch sehr schnell gesehen, dass das Blatt Papier, was wir hatten, überhaupt gar nicht ausreicht. Und da hätten wir es gut gebrauchen können. Von daher sehr schön, dass ich heute wieder ein bisschen was gelernt habe über Mindmapping. Sagen Sie, wir hatten es auch schon diskutiert, aber nochmal vielleicht auch hier, dieses Thema regional und Standort. Wir sehen ja immer mehr, dass der Kern einer Unternehmung im Kopf ist und im Laptop. Was heißt da noch regional? Bin ich jetzt Unternehmer in Wolfsburg? Ist er Unternehmer in Wolfsburg oder ist er nicht Unternehmer in ganz Deutschland, egal wo er sitzt? Ist es wichtig, wo er sitzt, außer dass er da wohnt? Aber für die Firma ist das doch eigentlich unerheblich. Wenn wir zusammenarbeiten, ist es auch oft über Medien, die gar nicht so lokalisierbar sind. Müssten wir nicht eigentlich zu dem Standortthema Entrepreneurship ganz anders vorgehen und sagen, es gibt eigentlich keine Standorte mehr, es gibt miteinander vernetzte Leute, ab und zu mal sollte man sich treffen, also High-Tech braucht auch High-Touch, irgendwann muss man sich mal begegnen und austauschen, aber im Kern ist doch diese örtliche Anbindung fast überholt. Also in Toto würde ich nicht zustimmen. Ich würde schon sagen, es gibt eine große Zahl von Geschäftsmodellen, die sehr virtuell funktionieren. Da passt auch sehr gut Ihr Konstrukt, sag ich mal, der Komponentengründung dazu. Das ist ein sehr moderner Trend. Der passt sicherlich für eine ganz große Zahl von Geschäftsideen. Das gefällt uns auch, dass man sich da sehr stark auf seine eigene Geschäftsidee fokussieren kann und den ganzen Ballast erstmal beiseite schieben kann, weil es professionelle Dienstleister gibt. Die kann man sich auch auf sehr preiswerte Art und Weise, manchmal kostenfrei sogar, dazu organisieren, Haken hinter, das ist sehr gut. Da ist es egal. Wir sprechen ja in der Fachsprache von Foodlosern. Das kannst du in Hamburg machen, in München, in Berlin, in Wolfsburg, irgendwo. Das ist davon nicht von spezifischen Standortsituationen abhängig. Es gibt aber andere Geschäftsmodelle, die andere Wirkungsgrade haben und andere Bezugsrahmen brauchen. Und ich kenne auch eine große Zahl von ganz einfachen Geschäftsideen, die sind deswegen entstanden, weil jemand nachgedacht hat, was. Die typische Frage, da hilft uns das ökonomische Prinzip übrigens, was braucht man denn überhaupt? Und wenn man sich einfach mal so die beiden Grundfragen stellt, was würde denn ein Beitrag leisten, um ein Stück mehr Lebensqualität zu haben als jetzt? Was braucht man, was würde ich auch selbst gerne konsumieren oder machen einerseits? Und womit würde ich mich andererseits gerne beschäftigen? Da kommt nämlich Beschäftigung und Lebensqualität zusammen. Dann hat das oft, sagen wir mal, einen etwas kleintaktigen Bezugsrahmen. Da ist eine Region sehr gut für geeignet. Also es hängt davon ab. Und das eine ist so richtig wie das andere. Das ergänzt sich oft sogar in den Geschäftsbeziehungen. Ich glaube auch zukünftig, wenn wir uns überlegen, ob wir noch genug Beschäftigung haben, überhaupt für alle in Deutschland, womit wir uns dann noch beschäftigen, dann wird dieser Gedanke wieder an Bedeutung gewinnen. Ja. Für diesen Teil dieser mehr schon virtuellen Unternehmen, könnte man natürlich überlegen, diesen High-Touch, braucht man nicht Orte, wo verständnisvolle Leute sind, die diese Prozesse ein bisschen verstehen, nicht zu altbacken da daherkommen und sozusagen diese virtuellen auch ein Stück weit nicht organisieren, aber doch sozusagen dem Geschäftsmodell gerecht, früher hätte man vielleicht gesagt, weiterbilden, austauschen lassen, neue Tools anbieten, etwa diese Komponenten ein Stück weit anbieten oder immer weiter treiben. Also ich kann mir vorstellen, wir brauchen für dieses virtuelle Entrepreneurship ein Stück weit Anlegestellen, Katalysatoren, die da ganz hilfreich wären. Das könnte ja eventuell auch Wolfsburg sein. Ich sehe sie mehr als den Ort für Entrepreneurship, der ganz nah an der Metropole ist und der sich aber sehr stark in Entrepreneurship orientiert und auch für die Region Konzepte entwirft, wie etwa Tourismus, die zunächst mal erstaunlich sind, aber dann doch mit großem Erfolg gemacht werden. Also eigentlich wüsste ich niemand im Umfeld von Berlin mit einer Stunde Dauer, so lange braucht der ICE, bis man dort ist, also welchen Zirkel um Berlin setze mit einer Stunde, dann ist eigentlich nur Wolfsburg, wo man sagt, da ist so ein Kernelement von Entrepreneurship. Das könnte ja auch in einem neuen Denken von Regionen eine Funktion sein, dass man sagt, na, zu dem Thema fahren wir mal kurz raus nach Wolfsburg, so wie man in München oder in New York oder in Tokio, da bräuchte man 2 Stunden, um überhaupt nur am anderen Ende der Stadt zu sein. Und hier ist man schon mal schön draußen im Grün mit einer ganzen Reihe von originellen Einrichtungen. Also könnte man so diese, mir leuchtet ein, wenn einer eine Autowerkstatt hat, dann ist er natürlich örtlich gebunden und hat da seine Kunden. Darf ich einen Satz ergänzen, weil wir eng auch zusammenarbeiten? In der Tat, ich sehe die große Leistung von Wolfsburg AG darin, dass sie die Rahmenbedingungen für Entrepreneurship in der Region verbessert, nicht? Dass die Schulen angeregt werden, über Entrepreneurship nachzudenken. Also Wolfsburg AG hat wirklich eine Bewegung, kann man von einer Bewegung in Schulen in Südostniedersachsen erzeugt, unterstützt unsere Studenten. Wir sind dabei, einen Entrepreneurs Club für die Studenten zu gründen und da bekommen wir die Unterstützung von der Wolfsburg AG. Also eine Masse von Maßnahmen, die insgesamt das Klima verbessern. Und das ist toll, also das muss ich sagen. Wir hatten ja vor einer Woche eine Gruppe, die aus ihrem Businessplan-Wettbewerb, Ideenwettbewerb hervorgegangen ist, hier, sehr eindrucksvoll. Und wir haben auch schon mal angedacht zu überlegen, ob man nicht alle Altersgruppen gewinnt. Unser ältester Gründer ist leider heute nicht hier, der Herr Heising ist 86. Also ich finde gerade, die Gründen braucht ein bisschen Ruhe und Beharrlichkeit, was man vielleicht als 22-Jähriger nicht so hat. Ist die Ablenkung vielleicht auch zu groß, aber nochmal sozusagen ein Stück Lebenswerk im Sinne eines Ideenkindes draufzusetzen, finde ich schon eine hochinteressante Perspektive. Und man hat gerade als älterer Mensch sonst sehr oft das Problem, dass man nicht mehr im Hightech und so mitkommt, aber im Entrepreneurship geht es eigentlich mehr um sehr fundamentale Ideen, jedenfalls so wie wir es betreiben, und ein Stück Beharrlichkeit und Ruhe reinzubringen und bei der Sache zu bleiben. Das wäre doch ein Thema, dass man mal guckt, wie man eigentlich so die Altersklasse, so 50 bis der Sargdeckel drauf kommt, da mal angeht und für Entrepreneurship gewinnen. Vielleicht müssen wir uns von den alten Vorstellungen des Arbeitsplatzes sowieso lösen. Das passt, glaube ich, das sagte schon Fridtjof Bergmann vor 20 Jahren, das passt überhaupt nicht mehr in die Zeit. Dieses Denken in Vollarbeitsplätzen und mit 65 oder früh pensioniert raus, und mit 18 rein und die Schule bereitet auf den Rest des Lebens vor. Das sind alles Konzepte eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Also volle Zustimmung, der Markt überholt uns ja da schon längst. Es ist ja eine Tatsache, man sieht es ja auch allein schon in der Zusammensetzung dieses Labors heute nach dem Zufälligkeitsprinzip. Eine hohe Durchmischung gilt nach Altersgruppen, gilt auch geschlechtlich. Die alten, sagen wir, Annahmen, die wir da hatten, die sich sozusagen gipfelten in den Boygroups, die Ende der 90er angetreten sind mit 17, 18, 19 und 1,5 Millionen Euro gekriegt haben für irgendeine Software-Idee, die keiner von uns verstanden hat, die sind doch längst vorbei. Wir haben auch auf dem Campus tatsächlich, wir haben Gründer, die sind über 70, Und die sind sowas von rege und die sind Entrepreneure. Es hält lebendig, glaube ich. Es ist toll und von daher sind wir froh, der Markt bestätigt das. Im Durchschnitt werden die, die sich auf den Weg machen, werden etwas reifer und auch eine sehr starke aufholende Entwicklung, finde ich auch besonders eindrucksvoll von Frauen. Die waren, wenn man so die Statistiken herbeinimmt, fast unterrepräsentiert. Das holt gewaltig auf und das ist fantastisch. Das brauchen wir auch. Von daher, unser Konzept ist offen, ist überhaupt nicht altersmäßig festgelegt. Ich denke bloß, dass man alles tun muss. Man muss früh anfangen, um einfach ein Stück, wir sprachen ja von Denkes, von Denkhaltung, von Geisteshaltung, von so Einstellung zu dem Thema, von Offenheiten. Darüber sprachen wir, das soll ganz früh anfangen. Da bin ich dafür, dass schon ein Stück in den Kindergärten, in den Schulen, auch in den Vorschulen einfach zu experimentieren, mal zu gucken, Spaß zu haben an Entdeckung. Ja. Ohne dass dann Stress mit verbunden ist, ohne dass ich das sofort ergebnisrelevant sozusagen produktiv stellen muss, sondern einfach nur aus dem Spaß, aus dem Erlebnis heraus einen positiven Gedanken im Kopf zu haben, das ist eine gute Geschichte. Und wenn man das dann für ein Leben lang durchhält, ist auch egal in welcher Altersphase, wir werden diese Bewegung brauchen. Und wenn wir als Standort, als Region, als Deutschland insgesamt überleben wollen, und eine Perspektive haben wollen, die langfristig stabil ist, dann werden wir ganz sicher über alle Altersgruppen hinweg ansprechen müssen und nutzen müssen. Das steht fest. Ja, das war ein guter Übergang. Jetzt machen wir eine Pause. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da aus Wolfsburg zu uns gekommen sind. Wir haben noch viel zu tun. Nach der Pause hören wir über Schule und wie man vielleicht Schule anders, das ist auch ein Thema 19. Jahrhundert, glaube ich, wie man Schule anders angehen müsste, wenn es was denn mit Entrepreneurship zu tun haben sollte. Ganz herzlichen Dank und bis dann.